Wenn einer sollte kommen mit Gedanken, die Zion Feind sind und unsere Wege durchkreuzen, so wird verhindern unsere Presse und unsere Überwachung des Betriebes, dass die Menschen kennenlernen die Gedanken und erfahren den Namen des gefährlichen Gegners. Unsere Gesetze aber sind so, dass, wenn 5 Jahre lang uns gelungen ist, zu verschleiern das Wort und zu ersticken den Geist, der Verleger hat das Recht zu verschleudern die Bücher, die durch unsere Arbeit geworden sind, sinnlos bedrucktes und unverwendbares Papier. Und dann werden kommen unsere Leute und ihm bieten einen guten Preis, und verschwunden wird sein für alle Zeit das Gebilde des Geistes, das Feind ist unserem Gotte und lästig geworden ist seinem auserwählten Volke. Und zugrunde gehen wird jeder und um die Möglichkeit gebracht sein, das Leben zu fristen, der da wagen wird, aufrührerische Gedanken zu hegen, wieder unsere Macht. Die Goyim aber haben wir gebunden durch Gesetze, die sie selber haben unterschrieben und gebilligt durch Unterordnung unter den Willen unseres Volkes. Es ist immer dieselbe Geschichte. Zion begründet einen Verein, der zum Schlachthause wird, in das die arische Viehherde freiwillig und frohen Mutes hineinströmt, nicht ahnen, dass es zum Tode geht. Da aber sind es immer einige arische Leithammel, die durch persönliche Vorteile verblendet genug sind, voranzuschreiten, ohne zu bedenken, dass die Freundschaft, die ihnen Zion dafür erweist, eine falsche und verbrecherische ist, und dass der Tag kommen wird der wohlverdienten Strafe für den Verrat an ihrem eigenen Volke. Und genau dasselbe, was sich in allen von Juden geführten Vereinen abspielt, in die vorerst einige arische Leithammel hineingeködert werden, die übrigen nachzuziehen, wurde und wird ja immer noch in dem großen Weltvereine der Freimaurerei betrieben, in welchem so viele arische Elemente ahnungslos da ob, um was es eigentlich geht, mit gebundenen Händen den geheimen Machthabern, die sie freilich gar nicht zu sehen bekommen, ausgeliefert sind. Hören wir nun aber einmal an, wie unsere Weisen von Zion über diejenigen denken, die sich gar so schlau und überlegen heute noch fühlen, wenn sie denen Gefolgschaft leisten, die nun einmal unseren praktisch denkenden Deutschen zum Muster dienen. In die Geheimbünde treten mit besonderer Vorliebe Abenteurer, Schwindler, Streber und überhaupt Leute ein, die ein weites Gewissen haben und von Natur leichtsinnig veranlagt sind. Es kann uns nicht schwer fallen, diese Kreise für uns zu gewinnen und unseren Zwecken dienstbar zu machen. Wenn die Welt von Unruhen geplagt wird, so heißt es, dass wir die Unruhen hervorrufen mussten, um das allzu feste Gefüge der nichtjüdischen Staaten zu zerstören. Kommt es irgendwo zu einer Verschwörung, so steht an der Spitze derselben sicher kein anderer als einer unserer treuesten Diener. Die jetzt bestehenden Geheimbünde, die uns alle wohl bekannt sind und uns gute Dienste geleistet haben und noch leisten, werden wir sämtlich auflösen. Ihre Mitglieder sollen in weit von Europa entfernte Erdteile verbannt werden. So werden wir vor allem mit denjenigen nichtjüdischen Freimaurern verfahren, die zu tief in die Geheimnisse unserer Logen eingedrungen sind. Wer aber aus irgendeinem Grunde von uns begnadigt wird, muss in ständiger Angst vor der Ausweisung leben. Er wird sich daher hüten, etwas zu verraten. Die Weisen von Zion, Seite 110 bis 112. Wenn derartige Kundgebungen die gutgläubigen, lamsmütigen Gesellen mit den himmelblauen Augen und der zugehörigen Gesinnung noch immer nicht sehend machen, dann ist es dem deutschen Volke nicht mehr zu helfen und es mag ungehindert weiter eine irregeführte Riesenhammelherde dem Massengrabe zutaumeln. 47. Dass der Vermittler Selbstzweck, das Vermittelte untergeordnete Nebensache, jedenfalls aber, wenn es sich hierbei um Menschenmaterial dreht, zu entrechtetem geistigen Kulitum wird, können wir überall dort feststellen, wo die wohlorganisierte Vermittlergilde alle Macht in Händen hat und der Produktive, der mit seinen Gaben an das Publikum heran will, sich demütig und als Bittsteller an diese Gewaltigen heranmachen muss. So sind denn im Konzertbetriebe, in der Theaterengagementvermittlung von Schauspielern und Sängern, im Abschluss von Kontrakten für Auslandstourneen und so weiter, der Agent und das Konzertbüro die Alleinherrscher, deren Gunst der Künstler mit unterwürfiger Freundlichkeit und devotem Entgegenkommen sich erkaufen muss, was alles sich oft bei weiblichen Kunstkräften bis auf Willfährigkeiten erotischer Natur ausdehnt. Wann endlich werden diese törichten, vor all diesen erbärmlichen und nichtigen Gesellen zitternden Menschenkinder erfasst haben, dass sie, die die Leistungen liefern, sofern sie nur gut zusammenhielten und sich eng organisierten, die Herren der Sachlage wären, indes die heute noch unüberwindbar organisierte Vermittlergilde zu einer ungefährlichen, von klar zu berechnenden Prozenten besoldeten, das ist also mechanisierten Beamtenschaft der produktiven Elemente, auf den ihren gebührenden Platz herabgedrückt sein würde. Und nur des unseligen Irrtumes müssten sich die Schaffenden aller Art entschlagen, dass sie einander in Feindschaft, Fehde und Konkurrenz gegenüber zu stehen haben, indes es immer nur der Vermittlergeist ist, der von der Unverträglichkeit all der Getrosten nebeneinander wirken könnenden seinen fluchwürdigen Nutzen zieht. Wer heute zu beobachten Gelegenheit hatte, wie nur jene Elemente, deren innerste Natur sich nicht dagegen aufbäumt, sich dem geistigen Agententum jener Art zu unterordnen, hochkommen, also eben jene Jüdischen, die in der Vermittlung der Kunst den Vermittlern ihrer selbst gar nicht so ferne stehen, der weiß, wie trostlos es um gerade und aufrechte Naturen fassenden Geistes im heutigen Kunstleben bestellt ist und welch schonungsloser Unbarmherzigkeit dieselben vom Panjudaismus ausgeschaltet werden. Wir gedenken hier eines höchst bemerkenswerten Falles einer rein germanischen adligen Künstlerin, die alle Gaben vereint besaß, die sie vorherbestimmen mussten, eine der größten und ersten Sängerinnen Deutschlands zu werden. Herrliche Gestalt, tief musikalische Veranlagung, vollendet schönes Stimmmaterial, eine schauspielerische Begabung, wie sie fast niemals mit der Sängerschaft vereint zu sein pflegt. Temperament und geistiges Feuer, wie sie mit den körperlichen Vorzügen vereint ein seltenstes künstlerisches Phänomen ergaben. Wäre nur nicht die kindlich reine Seele gewesen, die Harmlosigkeit und Ahnungslosigkeit gegenüber jenen Elementen, die da in eisernem Zusammenhalten nicht dulden wollen, dass einer oder eine, die nicht Geist von ihrem Geist und nicht Blut von ihrem Blute ist, hochkomme. Und während besagte Künstlerin vorerst mit allen Gaben der Natur sich ihrer unbewusst strömenden Kraft bei der Gestaltung der Rollen und des Vortrages, der Vision vertrauend und der inneren Stimme folgend hingab, war es für ihre Feinde ein leichtes, die geniale Unbewusstheit durch Bekritteln und Beanstanden im Kleinen und Kleinsten zu lähmen und zu ertöten, und was natürliche Kunst spielend vermocht hatte, durch aufgezwungene, eingelernte Künstlichkeit auszumerzen und aus der Welt zu schaffen. Einige neue Methoden im Gesangsunterricht, einige ach so vertrauensselig hingenommene Ratschläge gefeierter Kolleginnen, und anstelle der unbewusst strömenden Begabung trat Unsicherheit, Behorchen seiner selbst und jene verhängnisvolle, ich-verstörende Selbstbeobachtung während des Vortrages, die den Schwung und die Kraft so vernichteten, wie der Tausendfüßler bei Meyerings Groteske nicht mehr zu gehen vermag, da die Giftkröte ihn befragt, was er an seinem 587. Fuße mache, wenn er den 28. in Bewegung setze.